Band 2, Kapitel 3 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 3. Julianus, der Cäsar wider Willen an seinen geliebten Lehrer Lysias. Mein letzter Brief, o Lysias, berichtete dir in das ferne Land am Nil die wunderbaren Wandelungen, die der Gott, der allein alles schaut, das Künftige wie das Vergangene und die von ihm durchsonnt von Helios gesagt, ist gut, nicht? Gegenwart in meinen Geschicken bewirkt hat bis zu jenem Abend, da ich, statt des Todes, die Cäsarwürde, eine geliebte Braut, die Mutter, die Schwester und den Auftrag erhielt, das Unmögliche zu tun, das heißt, fast ohne Mittel Gallien den Barbaren zu entreißen. Noch in derselben Nacht drängte mich die Dankbarkeit, dir zu schreiben, denn wahrlich, nie werd ich's vergessen. Ohne dich wäre ich wohl in jenem Kloster verrückt geworden oder ein Christenmönch geblieben, was dasselbe ist. Am folgenden Tage ward ich aus dem Palast abgeholt von einer glänzenden Reiterschar. Einstweilen waren durch Eilboten herbeigerufen die Besatzungen der nächsten Festen und Städte nach Mailand zusammengeströmt. Dazu kamen die Leibwächter, die Palastwachen, die Prätorianer und die zahlreichen anderen Kriegerscharen in dieser Stadt. Sie hatten ihren festlichen Waffenschmuck angelegt und all diese vielen Tausende bildeten einen gewaltigen Halbkreis auf dem Blachfeld, das sich im Nordwesten der Stadt von dem Kastell aus gegen den Fluss Olonna hin erstreckt. Wie schlug mir vor stolzer Freude, vor römischer, kriegerischer Begeisterung das Herz, als ich, zur Linken des Augustus, umringt und umrasselt von den Reitern seiner Leibwache, parthische Söldner, Kataphraktari, ganz gepanzert, Mann und Ross in klirrenden Schuppenring, im hellen Schein der Herbstsonne in die Mitte dieses kleinen Römerheeres sprengte. Ich ritt ein feuriges, spanisches, in Afrika gezüchtetes Weißross. Argos heißt das schöne Tier. Die Imperatrix hat es mir geschenkt. Ich hatte Mühe, die kaum gelernte Reitkunst, Jovian hatte schon in Athen darauf bestanden, nicht zu vergessen, sie richtig anzuwenden bei so glühender Erregung. Am liebsten wäre ich gleich von da mit diesen Reitern in die Speere der Alamannen gestürmt, aber es kam anders, ganz anders. Es verdroß mich, dass ich dem Beispiel des Imperators folgend von meinem prächtigen Renner steigen und hinter Konstantius eine Art Rednerbühne oder Richterbühne oder vielleicht am richtigsten Schaubühne, dachte ich boshaft, auf vielen Stufen erklettern musste, von deren purpurbehangener Brüstung herab mein Vetter alsbald eine Rede an die Herrscharen hielt, die mir, wie fast alle Reden, die ich bisher, außer den meinen, gehört, zu wenig gerundet, dagegen zumal von Galiläa-Priestern zu länglich schien. Er sprach von den Gefahren, die das Reich bedrohen, von der Notwendigkeit für das Abendland zunächst für Gallien einen Cäsar zu bestellen, erste Klammer, ja, freilich, ein Julius Cäsar brauchte Gallien, das Land abermals einen Ariovist und seinen Germanen zu entreißen, und Julian ist kein Julius Cäsar, zweite Klammer, es ist jetzt nach neuester Sitte sogar in Athen und Nikomedia verstattet, solche Doppelzwischensätze zu machen. Ausgenommen mein Griechisch, diesen Cäsarbrief hätte der Sieger von Pharsalus nicht so ausgedistelt Griechisch schreiben können, hat er doch nie zu des Libanius Füßen gesessen. Und er frage sie, ob sie nicht die knospenden Tugenden, das gefiel mir, knospende Tugenden ist neu, des Neffen des großen Konstantin zu diesem Zweck mit dem Purpur belohnen und zugleich anspornen wollten. Aber ich bitte dich, Lysias, kann man Knospen spornen? Ich fühlte, dass ich über und über errötete von wegen meiner sprossenden Tugenden, und doch, Helena, die Frauen waren uns in Sänften und in Sänfte, das heißt in Sanftmut, ist das nicht hübsch, gefolgt, meinte später, so schön sei ich noch nie gewesen, was freilich nicht eben viel besagen will. Um diese eingeschachtelten Zwischensätze dürfte mich Libanius selbst beneiden, sagte ich mir, die mehr als 10.000 Menschen, deren mehr als 20.000 Augen auf mich gerichtet sind, Menschen von Atropatene bis zum Piktenwall und die plötzlich in ein ohrenzerreißendes Geschrei »Sieg und Heil dem Cäsar Julian« ausbrachen. Diese armen Toren würden auf Vorschlag des Augustus den Eunuchen Eusebius mit seinen, nun sagen wir, nicht mehr sprossenden, sondern ausgetilgten Tugenden mit gleichem Gebrülle begrüßt haben. Und am Schlusse der imperatorischen Rede schlugen die Tausende von Kriegern ihre ehernen Schilde gegen die Knie. Sehr unrömisch, wirst du sagen. Allein du vergissest, die meisten unserer römischen Krieger sind seit lange schon Barbaren. Und Philippus, dein Lehrer, erklärte mir später, das sei ein Zeichen ihres Beifalls. Hätten sie mit den Spitzen ihrer Speere auf die Schilde geschlagen, so wäre das der Ausdruck ihres Zorns gewesen. Und dann, meinte er, hätten die Speerspitzen auch vielleicht, wie er sich stark medizinisch ausdrückte, unsere Bäuche auf deren Inhalt untersuchen mögen. Nun, bei mir hätten sie nicht viel gefunden. Am ganzen Galiläertum gefällt mir am besten das Fasten. Wenn aber ein Imperator, der nicht sprechen kann, und Konstantius kann es nicht, während Julian, sein Cäsar, es wirklich kann, einmal angefangen hat zu sprechen, dann hört er sobald nicht wieder auf. Und er hat den Vorteil, dass ihm kein Hörer widersprechen, ja nicht einmal davonlaufen kann, wie wir Hörer langweiligen Lehrern taten im lieben Athen. Kaum hatten die Krieger ausgeschrien, da wandte sich der Augustus gegen mich arm und hielt eine Rede, gegen mich oder an mich. Er ermahnte mich, durch Heldentaten den Namen Cäsar zu verdienen. Ziemlich überflüssig, ermahne du den jungen Enterich, durch eifrige Bemühungen ein junger Adler zu werden. Mein Fleisch ist schwach, aber mein Geist ist noch schwächer, ein hübsches Wort der Bescheidenheit, aber ich glaube nicht daran. Daran hing er einen langen Redeschweif, besetzt mit klingenden Schellen. Sein Vertrauen in mich werde nie enden in Äonen. Es handelt sich für ihn doch höchstens noch um 40 Jahre. Und durch die weitesten Entfernungen von Thule bis zum Atlas nicht abgeschwächt werden. Das hat er abgeschrieben aus einem paphlagonischen Philosophen Eugenius, den ich auch gelesen habe. Aber der Imperator hat die Redensart falsch angewendet. Er hat sie von der Sehnsucht auf das Vertrauen übertragen. Nun ward mir von den Bestiarien der Purpurmantel umgeworfen. Da fiel mir das Wort meines göttlichen Homeros ein. Jetzt ergriff ihn der purpurne Tod und die mächtige Moira. Denn nun hatte mich wirklich das Schicksal des Purpurs ergriffen. Der Weltgeschichte fühlt ich mich verfallen. Dabei vergehen mir Witze und Zwischensätze. Furchtbarer Ernst steigt auf in mir. Vorher war mein Name gleichgültig. Nun muss er für kommende Jahrhunderte Abscheu oder Lob, vielleicht beides, bedeuten. Jenes Vertrauen von Thule bis zum Atlas sollte mir gleich nach der Rückkehr in den Palast bewiesen werden. Leider durfte ich nicht zurückreiten. Um unsere Eintracht vor Heer und Volk zur Schau zu stellen, musste ich mit dem Imperator in einem achtspännigen Siegeswagen, fehlte nur der Sieg, zurückfahren. Er küsste mich auf Stirn und beide Wangen. Ich schauderte, des Vaters denkend und des Bruders. Und zärtlich, namentlich, aber recht augenfällig, hielt er, auf der ganzen langen Fahrt, den linken Arm um meine Schulter geschlungen. Ich dachte Roms und Helenas und trug's. Im Palast angelangt, hoffte ich, nun werde die Vermählungsfeier beginnen. Ich irrte. Ich ward von Jovian, der herbeieilte, mir die Hand zu drücken, auf Befehl des Herrschers getrennt und von einer Ehrenwache von maurischen Söldnern, die mir recht unheimlich vorkam, und 6 Priestern, die mir die Sache nicht erfreulicher machten, viele, viele Stufen abwärts in ein gruftähnliches Gewölbe geleitet. Dunkel, abschüssig war der Weg, als führe er in den Styx. Ich musste, um gewisse Besorgnisse zu verscheuchen, mir vorsagen, dass, falls man mich galisieren wollte, das heißt behandeln wie meinen armen Bruder, hübsch nicht, aber doch fast herzlos, ich will's nie wiederholen, aber einmal musste ich sagen, man mich nicht kurz vorher, wie das Allerheiligste in der Kirche, allen Leuten zur Anbetung gezeigt haben würde. Ich schritt also die feuchten Stufen hinab, so fröhlich als tunlich, und befand mich alsbald in einem katakombengleichen Heiligtum, in welchem die Galiläer vor Konstantin ihre verbotenen Andachten verrichtet hatten. Man erwäge, welche Frechheit! Im Palast des Augustus selbst, wo oben die Todesstrafen für solche Versammlungen geschrieben wurden. Angenehme Untertanen, dachte ich bei mir. Alsbald begannen die zahlreich hier versammelten Priester, vereint mit meinen Begleitern, einen ihrer Gesänge, die stets wie Grabeslieder tönen. So wie sie verstummten, sprang eine schmale Mauerpforte auf und vor mir stand der Imperator, gefolgt von den Bischöfen von Mailand und von Ravenna und allen Großen seines Hofes. Ich mache es kurz, kürzer als die beiden Bischöfe, die mich aufforderten, Konstantius den Eid unverbrüchlicher Treue zu schwören, solange er oder ich lebe. Bräche ich ihm im Mindesten die Treue, so solle mich im Leben das Leiden des Naemans, des Syrers schlagen, das heißt der Aussatz, und der Fluch Datams und Abiras. Und für das Jenseits ward mir eine Reihe wenig erwünschter Badebehandlungen durch die großen Teufel und viele kleinen Teufelchen in einem Schwefelpfuhl in sichere Aussicht gestellt. Ohne Bedenken leistete ich den Eid auf eine große Truhe, denn Helios, der mein Herz durchleuchtet, weiß, nichts liegt mir ferner als Empörung und Verrat. Nachdem ich geschworen, fragte mich der Bischof von Mailand: Weißt du auch, wer in dieser Truhe Zeuge deines Eides war, o Cäsar? Ich erklärte, ich könne, obwohl nun Cäsar nicht durch Kirchentruhendeckel sehen, aber es ahne mir etwas Heiliges. Sankt Apollinaris, dessen Zahn, und Sankt Jakobus, dessen kleiner Finger hier verwahrt werden. Ich wusste wirklich nicht, was darauf sagen, weil mir beide Altertümer gleichgültig waren, und zwar, wenn echt, ebenso wie in dem wahrscheinlicheren Fall. So begnügte ich mich mit einer Verneigung vor Zahn und Zeh und Bischof und sagte nur: Schön. Darauf verschwanden die Priester mit Zahn und Zeh, und ich hoffte, nun geht es wieder aufwärts aus der dumpfen Gruft, in der mich der Weihrauch zu ersticken drohte. Mich verlangte es sehr nach Luft, nach Helios und Helena, aber weit gefehlt. Als alle Priester bis auf einen sich entfernt hatten, trat Constantius auf mich zu mit einem so unheimlich drohenden, so grausames verkündenden Blick, dass ich erschrak. Ich leugne es nicht. Und langsam und leise begann er: Cäsar Julian, manche deiner unbedachten Ausrufe, Schwurformeln, gestern haben mir den Verdacht geweckt, der ist ein Leiseschläfer, dachte ich. Du hängst nicht so fest an dem heiligen Glauben als für dein Seelenheil notwendig. Hüte dich. Dein Seelenheil zwar ist deine Sache, aber wehe dir, tritt je dein Zweifel an dem Alleinseligmachenden hervor für andere wahrnehmbar. Mein Cäsar glaubt oder stirbt. Aber ich muss sicher gehen. Dein Eid auf jene Heiligtümer schützt mich nicht, falls du nicht an sie glaubst. Wenig erschüttert warst du, ich sah's, als du erfuhrst, worauf du geschworen. Deshalb sollst du mir vor diesen Zeugen noch schwören auf das, was allen Menschen, was dir vor anderen heilig ist. Höre! Hier trat er nah an mich heran und grinste. Deine Schwester, deine Mutter sind, du weißt es, meine Geiseln für dich. Nie lasse ich sie aus meiner Hand. Ich weiß, du liebst deine Mutter, denn ich hab's gesehen heute, wie dein Blick auf ihren Augen ruhte. Wohlan! Schwöre mir Treue bei den Augen deiner Mutter, schwöre, sie mögen erblinden, brichst du mir dein Wort. Ich fuhr zurück und schüttelte seine Hand ab, die auf meiner Schulter lag. Nie, niemals. So, schrie er, so, also du sinnst doch auf Verrat, denn sonst könntest du ja schwören. Du bist entlarvt zu rechter Zeit, aber du sollst nicht vollenden, was du planst. Geht, ruft Eusebius zurück, der Cäsar ist verhaftet. Ich überlegte. Die Pflicht gegen Rom, Gallien, die Barbaren, Helena, und ich wusste ja und weiß, nie, nie, nimmer werde ich die Hand des Empörers ausstrecken nach dem Diadem. Helios ist mein Zeuge, also gefährde ich die Wunderaugen nicht. Halt, rief ich, Imperator, ich schwöre dir Treue bei den Augen meiner Mutter, nie strecke ich die Hand aus nach dem Purpur, ich schwör's. Gut, sprach Constantius. Er hat's geschworen, sie soll erblinden, schwur er, bricht er die Treue. Ihr alle habt's gehört. Du aber wisse, und nun zischelte er in mein Ohr. Ich verlasse mich nicht nur auf die unsichere Rache Gottes, mehr noch auf meine eigene. Die ist sicher. Deine Mutter bleibt in meiner Faust. Brichst du die Treue und blendet sie nicht Gott, ich schwör's bei Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist, so blend ich sie. Ich, Constantius. Ich hasse ihn von tiefstem Grund der Seele. Ende von Band 2, Kapitel 3.